Dein Wort ist dein Zauberstab. Florence Scovel Shinn. Das Wort des Menschen ist sein Zauberstab voller Magie und Macht. Jesus Christus betonte die Macht des Wortes. Durch eure Worte werdet ihr gerechtfertigt werden und durch eure Worte werdet ihr verurteilt werden. Und Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Der Mensch hat also die Macht, einen unglücklichen Zustand zu verändern, indem er den Stab seines Wortes darüber schwingt. An die Stelle von Kummer tritt Freude, an die Stelle von Krankheit tritt Gesundheit, an die Stelle von Mangel tritt Überfluss. Ein Beispiel. Eine Frau kam zu einer Wohlstandsbehandlung. Sie hatte nur $2 auf der Welt. Ich sagte zu ihr, wir segnen die $2 und wir wissen, dass sie die magische Geldbörse des Geistes haben. Sie kann nie leer werden. Wenn Geld herausgeht, kommt sofort Geld herein, unter der Gnade in vollkommenen Formen. Ich sehe sie immer voll, voll mit Geld. Gelbe Scheine, grüne Scheine, rosa Schecks, blaue Schecks, weiße Schecks, Gold, Silber und Bargeld. Ich sehe ihn vollgestopft mit Fülle. Sie antwortete, ich fühle, dass meine Tasche schwer von Geld ist. Und sie war so voller Vertrauen, dass sie mir einen ihrer Dollars als Liebesgabe gab. Ich wagte nicht, ihn abzulehnen und ihr den Mangel vor Augen zu führen, denn es war mir wichtig, das Bild der Fülle zu bewahren. Bald darauf erhielt sie ein Geschenk von $6.000. Furchtloser Glaube und das gesprochene Wort ließen es geschehen. Die Affirmation des magischen Geldbeutels ist sehr kraftvoll, da sie ein lebendiges Bild in den Sinn bringt. Es ist unmöglich, den Geldbeutel oder die Brieftasche voller Geld nicht zu sehen, wenn die Worte vollgestopft, vollgepackt verwendet werden. Das Vorstellungsvermögen ist das schöpferische Vermögen und es ist wichtig, Worte zu wählen, die einen Schimmer von der Erfüllung der Forderung vermitteln. Erzwingen Sie niemals ein Bild durch Visualisierung. Lassen Sie die göttliche Idee in Ihr Bewusstsein aufblitzen. Dann arbeitet der Schüler nach dem göttlichen Plan. Siehe das Spiel des Lebens und wie man es spielt. Jesus Christus sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das bedeutet, dass der Mensch die Wahrheit über jede Situation, die sich ihm bietet, erkennen muss. Es gibt keine Wahrheit im Mangel oder in der Begrenzung. Er schwingt den Stab seines Wortes über ihn und die Wildnis freut sich und blüht auf wie eine Rose. Furcht, Zweifel, Angst, Zorn und Groll zerstören die Zellen des Körpers, erschüttern das Nervensystem und sind die Ursachen von Krankheit und Unglück. Glück und Gesundheit müssen durch absolute Kontrolle über die emotionale Natur gewonnen werden. Macht bewegt sich, wird aber nie bewegt. Wenn ein Mensch ruhig und gelassen ist, einen guten Appetit hat, zufrieden und glücklich ist, auch wenn der Schein trügt, hat er die Meisterschaft erlangt. Dann hat er die Macht, die Winde und Wellen zu bändigen, die Umstände zu kontrollieren. Sein Wort ist sein Zauberstab und verwandelt scheinbares Versagen in Erfolg. Er weiß, dass sein universeller Vorrat unerschöpflich und unmittelbar ist und dass sich alle seine Bedürfnisse augenblicklich in der Außenwelt manifestieren. Ein Beispiel. Eine Frau auf See wachte am Morgen auf und hörte die Nebelhörner blasen. Ein dichter Nebel hatte sich auf dem Meer niedergelassen und es gab keine Anzeichen, dass er sich lichtete. Sofort sprach sie die Worte, im göttlichen Geist gibt es keinen Nebel, lass den Nebel sich auflösen. Ich danke für die Sonne. Bald ging die Sonne auf, denn der Mensch hat die Herrschaft über die Elemente, über alles Geschaffene. Jeder Mensch hat die Macht, den Nebel in seinem Leben zu lichten, sei es der Nebel des Geldmangels, der Liebe, des Glücks oder der Gesundheit. Danken Sie für die Sonne. Erfolg. Es gibt bestimmte Worte oder Bilder, die das Unterbewusstsein beeindrucken. Ein Beispiel. Ein Mann rief mich an und bat mich, das Wort für seinen richtigen Job zu sagen. Ich gab ihm die Aussage, siehe, ich habe dir die offene Tür des Schicksals vorgelegt und niemand wird sie schließen. Das schien keinen großen Eindruck zu machen, also fügte ich hinzu, und niemand wird sie schließen, denn sie ist zugenagelt. Der Mann war wie elektrisiert und ging hinaus in die Luft. Einige Wochen später wurde er in eine weit entfernte Stadt berufen, um eine wunderbare Stelle anzutreten, die auf wundersame Weise zustande kam. Ich gebe ein weiteres Beispiel für eine Frau, die furchtlos einer Ahnung folgte. Sie arbeitete für ein kleines Gehalt, als sie mein Buch »Das Spiel des Lebens« und »Wie man es spielt« las. In einem Augenblick kam ihr die Idee, sich selbstständig zu machen und eine Teestube und einen Süßwarenladen zu eröffnen. Die Idee ließ sie zunächst zögern, aber sie blieb hartnäckig und so wagte sie es, sich ein Geschäft und Mitarbeiter zu besorgen. Sie bat um Nachschub, denn sie hatte kein Geld, um ihr Vorhaben zu finanzieren. Wie durch ein Wunder kam der Nachschub und der Laden wurde eröffnet. Vom ersten Tag an war er voller Menschen und jetzt ist er überfüllt. Sie stehen Schlange und warten. Eines Tages, als es ein Feiertag war, wurden die Verkäufer traurig und sagten, sie könnten nicht viel Geschäft erwarten. Meine Schülerin erwiderte jedoch, dass Gott für sie sorge und dass jeder Tag ein guter Tag sei. Am Nachmittag kam ein alter Freund in den Laden und kaufte eine 2-Pfund-Schachtel mit Süßigkeiten. Er gab ihr einen Scheck und als sie ihn ansah, entdeckte sie, dass er auf $100 ausgestellt war. Es war also wirklich ein guter Tag, $100 für eine Schachtel Süßigkeiten. Sie sagt, dass sie jeden Morgen erstaunt in den Laden geht und dafür dankt, dass sie den furchtlosen Glauben hatte, der gewinnt. Affirmationen. Die Karten sind nun für göttliches Handeln geklärt und meines kommt auf magische Weise unter der Gnade zu mir. Ich lasse jetzt abgenutzte Bedingungen und abgenutzte Dinge los. Die göttliche Ordnung wird in meinem Geist, meinem Körper und meinen Angelegenheiten hergestellt. Siehe, ich mache alles neu. Mein scheinbar unmögliches Gut wird jetzt Wirklichkeit. Das Unerwartete geschieht jetzt. Die 4 Winde des Erfolgs wehen jetzt für mich. Aus dem Norden, dem Süden, dem Osten und dem Westen kommt mein unendliches Gut. Der Christus in mir ist auferstanden. Jetzt erfülle ich meine Bestimmung. Das unendliche Gut kommt nun in unendlichen Formen zu mir. Ich klatsche in die Zimbeln und freue mich, denn der Herr geht vor mir her und macht meinen Weg klar, leicht und erfolgreich. Ich danke für meinen stürmischen Erfolg. Ich fege alles vor mir her, weil ich mit dem Geist arbeite und dem göttlichen Plan für mein Leben folge. Mein geistiges Sportblut ist in Wallung. Ich bin dieser Situation mehr als gewachsen. Ich bin wach für mein Wohl und ich ernte die Ernte der unendlichen Möglichkeiten. Ich bin harmonisch, ausgeglichen und magnetisch. Ich ziehe jetzt die meinen an. Meine Kraft ist die Kraft Gottes und ist unwiderstehlich. Die göttliche Ordnung ist jetzt in meinem Geist, Körper und meinen Angelegenheiten etabliert. Ich sehe klar und handle schnell, und meine höchsten Erwartungen werden auf wundersame Weise erfüllt. Auf der geistigen Ebene gibt es keinen Wettbewerb. Was mir von rechts wegen zusteht, wird mir aus Gnade gegeben. Ich habe ein unentdecktes Land in mir, das mir jetzt im Namen von Jesus Christus offenbart wird. Siehe, ich habe die offene Tür des Schicksals vor dich gestellt, und niemand wird sie schließen, denn sie ist zugenagelt. Die Flut des Schicksals hat sich gewendet und alles kommt zu mir. Ich verbanne die Vergangenheit und lebe jetzt im wundersamen Jetzt, wo ich jeden Tag glückliche Überraschungen erlebe. Im göttlichen Geist gibt es keine verpassten Gelegenheiten, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Ich habe einen magischen Job auf magische Weise. Ich erbringe einen magischen Dienst für einen magischen Lohn. Der Geist in mir ist jetzt frei. Ich erfülle jetzt mein Schicksal. Ich schließe Freundschaft mit den Hindernissen und jedes Hindernis wird zu einem Sprungbrett. Alles im Universum, sichtbar und unsichtbar, arbeitet daran, mir das Meine zu bringen. Ich danke dafür, dass die Mauern von Jericho fallen und alle Mängel, Begrenzungen und Misserfolge im Namen Jesu Christi aus meinem Bewusstsein getilgt werden. Ich befinde mich jetzt auf der königlichen Straße zu Erfolg, Glück und Fülle. Der gesamte Verkehr läuft in meine Richtung. Ich werde nicht müde werden, Gutes zu tun, denn wenn ich es am wenigsten erwarte, werde ich ernten. Jehova geht vor mir her und die Schlacht ist gewonnen. Alle Gedanken des Feindes sind ausgelöscht. Ich bin siegreich im Namen von Jesus Christus. Im göttlichen Geist gibt es keine Hindernisse, also gibt es auch nichts, was mein Wohl behindert. Alle Hindernisse verschwinden jetzt aus meinem Weg. Die Tore sind geöffnet, die Türen angehoben und ich trete ein in das Reich der Fülle unter der Gnade. Rhythmus, Harmonie und Gleichgewicht sind nun in meinem Geist, meinem Körper und meinen Angelegenheiten hergestellt. Neue Felder göttlicher Aktivität stehen mir nun offen und diese Felder sind weiß von der Ernte. Der Wille des Menschen ist machtlos, Gottes Willen zu behindern. Der Wille Gottes wird jetzt in meinem Geist, Körper und in meinen Angelegenheiten getan. Gottes Plan für mich ist dauerhaft und kann nicht geändert werden. Ich bin meiner himmlischen Vision treu. Der göttliche Plan für mein Leben nimmt jetzt Form an, in Form von definitiven und konkreten Erfahrungen, die zu meinem Herzenswunsch führen. Ich ziehe nun mit unwiderstehlicher Kraft und Entschlossenheit aus der universellen Substanz das, was mir mit göttlichem Recht zusteht. Ich wehre mich nicht gegen diese Situation. Ich lege sie in die Hände der unendlichen Liebe und der unendlichen Weisheit. Die göttliche Idee soll nun verwirklicht werden. Mein Gut fließt nun in einem stetigen, ununterbrochenen und immer größer werdenden Strom von Erfolg, Glück und Überfluss zu mir. Im Königreich gibt es keine verpassten Gelegenheiten. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere Tür. Es gibt nichts zu fürchten, denn es gibt keine Macht, die Schaden anrichtet. Ich nähere mich dem Löwen in meinem Weg und finde einen Engel in Rüstung und den Sieg im Namen Jesu Christi. Ich befinde mich in vollkommener Harmonie mit der Wirkung des Gesetzes. Ich trete zur Seite und lasse die unendliche Intelligenz meinen Weg leicht und erfolgreich machen. Der Boden, auf dem ich stehe, ist heiliger Boden. Der Boden, auf dem ich stehe, ist erfolgreicher Boden. Neue Felder göttlicher Aktivität öffnen sich jetzt für mich. Unerwartete Türen öffnen sich, unerwartete Kanäle werden freigegeben. Was Gott für andere getan hat, kann er auch für mich tun und mehr. Ich bin für Gott so notwendig wie er für mich, denn ich bin der Kanal, der seinen Plan ausführt. Ich schränke Gott nicht ein, indem ich in mir selbst Grenzen sehe. Mit Gott und mit mir sind alle Dinge möglich. Das Geben geht dem Empfangen voraus, und meine Gaben an andere gehen den Gaben Gottes an mich voraus. Jeder Mensch ist ein goldenes Glied in der Kette meines Gutes. Mein Gleichgewicht ist auf einen Felsen gebaut. Ich sehe klar und handle schnell. Gott kann nicht versagen, also kann ich auch nicht versagen. Der Krieger in mir hat schon gesiegt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe in mir und in meinen Angelegenheiten. Prosperität. Der Mensch kommt in die Welt und wird von Gott mit allem versorgt, was er sich wünscht oder braucht, und zwar bereits auf seinem Weg. Diese Versorgung wird durch den Glauben und das gesprochene Wort freigesetzt. Wenn ihr glauben könnt, sind alle Dinge möglich. Ein Beispiel. Eine Frau kam eines Tages zu mir, um mir von ihrer Erfahrung mit einer Affirmation zu erzählen, die sie in meinem Buch »Das Spiel des Lebens und wie man es spielt« gelesen hatte. Sie hatte keine Erfahrung, wollte aber eine gute Position auf der Bühne haben. Sie nahm die Affirmation »Unendlicher Geist, öffne den Weg zu meinem großen Reichtum. Ich bin ein unwiderstehlicher Magnet für alles, was mir mit göttlichem Recht gehört.« Sie erhielt eine sehr wichtige Rolle in einer erfolgreichen Oper. Sie sagte, es war ein Wunder wegen dieser Affirmation, die ich hunderte von Malen wiederholt habe. Affirmationen. Ich schöpfe jetzt aus der Fülle der Sphären meinen unmittelbaren und unendlichen Vorrat. Alle Kanäle sind frei. Alle Türen sind offen. Ich gebe jetzt die Goldmine in mir frei. Ich bin verbunden mit einem endlosen goldenen Strom von Wohlstand, der mir unter Gnade in vollkommenen Formen zufließt. Güte und Barmherzigkeit werden mir alle Tage meines Lebens folgen, und ich werde für immer in einem Haus des Überflusses wohnen. Mein Gott ist ein Gott des Überflusses, und ich erhalte jetzt alles, was ich wünsche oder brauche, und mehr. Alles, was mir durch göttliches Recht zusteht, wird jetzt freigegeben und kommt zu mir in großen Fluten der Fülle, unter der Gnade wundersamer Wege. Mein Vorrat ist endlos, unerschöpflich und unmittelbar und kommt unter der Gnade in vollkommenen Formen zu mir. Alle Kanäle sind frei, und alle Tore offen für meine unmittelbare und unendliche Versorgung, göttlich entworfen. Meine Schiffe kommen über eine ruhige See, unter Gnade in vollkommenen Formen. Ich danke dafür, dass die Millionen, die mir durch göttliches Recht zustehen, sich nun unter Gnade in vollkommenen Formen ergießen und drängen. Unerwartete Türen öffnen sich, unerwartete Kanäle werden freigegeben, und endlose Fluten des Überflusses ergießen sich über mich, unter Gnade in vollkommenen Formen. Ich gebe Geld unter direkter Inspiration weise und furchtlos aus, weil ich weiß, dass mein Vorrat endlos und unmittelbar ist. Ich habe keine Angst, Geld auszugeben, weil ich weiß, dass Gott mein unmittelbarer und endloser Vorrat ist. Glücklichkeit. In dem wunderbaren, bewegenden Film »Der Dieb von Bagdad« wurde uns gesagt, dass man sich Glück verdienen muss. Es wird durch die perfekte Kontrolle der emotionalen Natur verdient. Es kann kein Glück geben, wenn es Angst, Befürchtungen oder Furcht gibt. Mit dem vollkommenen Glauben an Gott kommt ein Gefühl der Sicherheit und des Glücks. Wenn der Mensch weiß, dass es eine unbesiegbare Macht gibt, die ihn und alles, was er liebt, beschützt und ihm alle gerechten Wünsche des Herzens erfüllt, lässt er alle nervlichen Spannungen los und fühlt sich glücklich und zufrieden. Er lässt sich von negativen Erscheinungen nicht stören, denn er weiß, dass die unendliche Intelligenz seine Interessen schützt und jede Situation zu seinem Besten nutzt. Ich werde eine Straße in der Wildnis und Flüsse in der Wüste machen. Es beunruhigt das Haupt, das die Stirn trägt. Zorn, Groll, Missgunst, Eifersucht und Rache rauben dem Menschen sein Glück und bringen Krankheit, Misserfolg und Armut. Der Groll hat mehr Häuser ruiniert als Alkohol und mehr Menschen getötet als der Krieg. Ein Beispiel: Es gab eine Frau, die gesund und glücklich war und mit einem Mann verheiratet, den sie liebte. Der Mann starb und hinterließ einen Teil seines Vermögens einem Verwandten. Die Frau war voller Groll. Sie verlor an Gewicht, konnte ihren Beruf nicht mehr ausüben, bekam Gallensteine und wurde sehr krank. Eines Tages besuchte sie einen Metaphysiker. Er sagte zu ihr: »Frau, sieh dir an, was Hass und Groll dir angetan haben. Sie haben bewirkt, dass sich in deinem Körper harte Steine gebildet haben, und nur Vergebung und guter Wille können dich heilen.« Die Frau erkannte die Wahrheit dieser Aussage. Sie wurde harmonisch und vergebungsbereit und erlangte ihre prächtige Gesundheit zurück. Affirmationen: Ich bin jetzt von dem Glück überflutet, das am Anfang für mich vorgesehen war. Meine Scheunen sind voll, mein Becher fließt über vor Freude. Mein unendliches Gut kommt nun in unendlichen Formen zu mir. Ich habe eine wunderbare Freude auf eine wunderbare Weise, und meine wunderbare Freude ist hier, um zu bleiben. Glückliche Überraschungen kommen jeden Tag zu mir. Ich staune über das, was vor mir liegt. Ich gehe mutig auf den Löwen zu, der sich mir in den Weg stellt, und erweist sich als ein freundlicher Airedale. Ich bin harmonisch, glücklich, strahlend, losgelöst von der Tyrannei der Angst. Mein Glück ist auf einen Felsen gebaut. Es gehört mir jetzt und in alle Ewigkeit. Mein Gut fließt mir jetzt in einem stetigen, ununterbrochenen Strom der Glückseligkeit zu. Mein Glück ist Gottes Sache, deshalb kann sich niemand einmischen. Da ich eins mit Gott bin, bin ich jetzt eins mit dem, was mein Herz begehrt. Ich danke für mein dauerhaftes Glück, meine dauerhafte Gesundheit, meinen dauerhaften Reichtum, meine dauerhafte Liebe. Ich bin harmonisch, glücklich und göttlich magnetisch, und jetzt ziehe ich meine Schiffe auf einer ruhigen See zu mir. Gottes Ideen für mich sind perfekt und dauerhaft. Mein Herzenswunsch ist eine vollkommene Idee im göttlichen Geist, unbestechlich und unzerstörbar, und jetzt wird er wahr, unter Gnade auf magische Weise. Liebe: Mit der Liebe kommt gewöhnlich eine schreckliche Angst. Fast jede Frau kommt mit einer mythischen Frau im Hinterkopf auf die Welt, die ihr die Liebe stehlen wird. Sie nennen sie die andere Frau. Das kommt natürlich von dem Glauben der Frau an die Dualität. Solange sie sich eine Störung vorstellt, wird sie kommen. Es ist normalerweise sehr schwierig für eine Frau, sich von dem Mann, den sie liebt, geliebt zu sehen. Deshalb sollen diese Affirmationen ihrem Unterbewusstsein die Wahrheit der Situation einprägen. Denn in Wirklichkeit gibt es nur Einheit. Affirmationen: So wie ich eins bin mit Gott, dem Ungeteilten, so bin ich eins mit meiner ungeteilten Liebe und meinem ungeteilten Glück. Das Licht Christi in mir löscht alle Angst, Zweifel, Wut und Groll aus. Die Liebe Gottes durchströmt mich wie ein unwiderstehlicher Magnetstrom. Ich sehe nur Vollkommenheit und ziehe die meinige zu mir. Die göttliche Liebe löst nun durch mich alle scheinbaren Hindernisse auf und macht meinen Weg klar, leicht und erfolgreich. Ich liebe alle und alle lieben mich. Mein scheinbarer Feind wird mein Freund, ein goldenes Glied in der Kette meines Guten. Ich bin im Frieden mit mir selbst und mit der ganzen Welt. Ich liebe alle und alle lieben mich. Die Türen meines Guten sind jetzt offen. Ehe: Wenn die Ehe nicht auf dem Fels der Einheit gebaut ist, kann sie nicht bestehen. Zwei Seelen mit einem Geist, zwei Herzen, die wie eins schlagen. Der Dichter hat das verstanden, denn wenn Mann und Frau nicht die gleichen Gedanken leben oder in der gleichen Gedankenwelt leben, müssen sie unweigerlich auseinanderdriften. Der Gedanke ist eine enorme Schwingungskraft, und der Mensch wird von seinen Gedankenschöpfungen angezogen. Ein Beispiel: Ein Mann und eine Frau heirateten und waren scheinbar glücklich. Der Mann war erfolgreich und sein Geschmack verbesserte sich, aber die Frau lebte immer noch in einem begrenzten Bewusstsein. Wenn der Mann etwas kaufte, ging er in die besten Läden und wählte aus, was er brauchte, unabhängig vom Preis. Wenn die Frau ausging, hielt sie sich in den 5- und 10-Cent-Läden auf. Er lebte, in Gedanken, auf der 5th Avenue, und ihre Gedankenwelt war auf der 3rd Avenue. Schließlich kam es zum Bruch und zur Trennung. Wir sehen das oft bei reichen und erfolgreichen Männern, die ihre treuen und hart arbeitenden Ehefrauen später im Leben verlassen. Die Frau muss mit dem Geschmack und den Ambitionen ihres Mannes Schritt halten und in seiner Gedankenwelt leben. Denn wo ein Mann in seinem Herzen denkt, da ist er auch. Es gibt für jeden Menschen seine andere Hälfte oder göttliche Auswahl. Diese beiden sind eins in ihren Gedankenwelten. Es sind die beiden, die Gott zusammengefügt hat, und die kein Mensch trennen soll oder kann. Die beiden werden eins sein, denn im Überbewusstsein eines jeden ist derselbe göttliche Plan. Bekräftigung. Ich danke dafür, dass die im Himmel geschlossene Ehe nun auf der Erde manifestiert wird. Die zwei werden eins sein, jetzt und in alle Ewigkeit. Vergebung. Affirmationen. Ich vergebe allen und alle verzeihen mir. Türen öffnen sich zu meinem Besten. Ich berufe mich auf das Gesetz der Vergebung. Ich bin frei von Fehlern und den Folgen von Fehlern. Ich stehe unter der Gnade und nicht unter dem karmischen Gesetz. Auch wenn meine Fehler scharlachrot sind, werde ich mich weißer als Schnee waschen. Was im Königreich nicht geschehen ist, ist nirgendwo geschehen. Worte der Weisheit. Affirmationen. Glaube ohne Nerven ist tot. Es gibt nie einen Ausrutscher zwischen dem richtigen Becher und der richtigen Lippe. Schaue nie, sonst springst du nie. Gott wirkt an unerwarteten Orten, durch unerwartete Menschen, zu unerwarteten Zeiten, um seine Wunder zu vollbringen. Macht bewegt sich, wird aber nie bewegt. Den Nächsten zu lieben bedeutet, ihn nicht in Worten, Gedanken oder Taten einzuschränken. Streiten Sie nie mit einer Ahnung. Christoph Kolumbus folgte einer Vermutung. Das Himmelreich ist das Reich der perfekten Ideen. Es ist dunkel vor der Morgendämmerung, aber die Morgendämmerung geht nie unter. Vertraue auf die Morgendämmerung. Im Zweifelsfall spiel die Karten, tu, wovor du keine Angst hast. Die furchtlosen Dinge sind die Dinge, die zählen. Tu niemals heute, was dir deine Intuition für morgen sagt. Es ist ein großartiges Leben, wenn du nicht vernünftig bist. Betrachte deinen Nächsten wie dich selbst. Stelle dich nie der Ahnung eines anderen in den Weg. Egoismus bindet und blockiert. Jeder liebevolle und selbstlose Gedanke trägt den Keim des Erfolgs in sich. Werde nie müde zu glauben. Wenn du es am wenigsten erwartest, wirst du ernten. Der Glaube ist elastisch. Dehne ihn bis zum Ende deiner Demonstration. Bevor du rufst, wird dir geantwortet werden, denn das Angebot geht der Nachfrage voraus. Was du für andere tust, tust du auch für dich. Jede Handlung, die du im Zorn oder Groll begehst, zieht eine unglückliche Reaktion nach sich. Schmerz und Enttäuschung folgen auf Betrug und Täuschung. Der Weg des Übertreters ist hart. Kein Gutes wird dem vorenthalten, der aufrichtig wandelt. Im Bösen liegt keine Macht. Es ist keine Macht im Bösen. Es ist nichts. Deshalb kann es nur zu nichts kommen. Furcht und Ungeduld entmagnetisieren. Gleichgewicht magnetisiert. Es erstickt den denkenden Verstand mit deiner Behauptung. Josaphat klatschte auf seine Zimbeln, um sich nicht denken zu hören. Alle Sklaverei ist eine Illusion des Rassenbewusstseins. Es gibt immer einen Ausweg aus jeder Situation unter der Gnade. Jeder Mensch ist frei, den Willen Gottes zu tun. Gewissheit ist stärker als Optimismus. Göttliche Ideen stehen niemals im Widerspruch zueinander. Es ist gefährlich, inmitten einer Ahnung stehen zu bleiben. Der unendliche Geist ist nie zu spät. Glaube. Die Hoffnung blickt nach vorne. Der Glaube weiß, dass er bereits empfangen hat und handelt entsprechend. In meinen Kursen betone ich oft, wie wichtig es ist, Gräben auszuheben oder sich auf das vorzubereiten, was verlangt wird, was aktiven Glauben demonstriert und die Demonstration geschehen lässt. Ein Mann in meiner Klasse, den ich das Leben der Party nannte, weil er immer versuchte, eine Frage zu finden, die ich nicht beantworten konnte, was ihm aber nie gelang, fragte, warum heiraten dann so viele Frauen, die sich auf die Hoffnungsschachtel vorbereiten, nie? Ich antwortete, weil es eine Hoffnungskiste ist und keine Glaubenstruhe. Die zukünftige Braut bricht auch das Gesetz, indem sie es anderen erzählt. Ihre Freundinnen kommen und setzen sich auf die Hoffnungsschachtel und zweifeln oder hoffen, dass es ihr nie gelingen wird. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir offen vergelten. Der Schüler sollte niemals von einer Demonstration sprechen, bevor sie nicht eingetreten ist oder sich im Äußeren zeigt. So muss eine Arche der Hoffnung zu einer Arche des Glaubens werden und von der Öffentlichkeit ferngehalten werden, und das Wort muss für die göttliche Auswahl eines Ehemannes unter der Gnade in einer vollkommenen Weise gesprochen werden. Diejenigen, die Gott zusammengefügt hat, kann kein Gedanke trennen. Affirmationen. Widrige Erscheinungen wirken zu meinem Besten, denn Gott benutzt jede Person und jede Situation, um mir meinen Herzenswunsch zu erfüllen. Hindernisse sind freundlich und Hindernisse sind Sprungbretter. Jetzt springe ich zu meinem Besten. Wie ich eins bin mit dem Ungeteilten, so bin ich eins mit meinem ungeteilten Gut. Wie die Kompassnadel dem Norden treu ist, so ist das, was von rechts wegen mein ist, mir treu. Ich bin der Norden. Ich bin jetzt durch ein unsichtbares und unzerstörbares magnetisches Band mit allem verbunden, was mir durch göttliches Recht gehört. Dein Reich ist gekommen, dein Wille geschieht in mir und in meinen Angelegenheiten. Jeder Plan, den mein Vater im Himmel nicht geplant hat, ist aufgelöst und ausgelöscht, und der göttliche Plan für mein Leben wird nun verwirklicht. Was Gott mir gegeben hat, kann er mir niemals wegnehmen, denn seine Gaben sind für die Ewigkeit. Mein Glaube ist auf einen Felsen gebaut, und mein Herzenswunsch geht nun unter der Gnade auf wunderbare Weise in Erfüllung. Ich sehe mein Gut in einem goldenen Glanz der Herrlichkeit. Ich sehe meine Felder glänzen in der Ernte. Gott ist mein unfehlbarer und unmittelbarer Versorger mit allem Guten. Ich bin bereit und mächtig. Meine größten Erwartungen werden auf wunderbare Weise erfüllt. Ich gieße meine Wüste mit Glauben und plötzlich blüht sie auf wie eine Rose. Ich übe meinen Glauben jetzt furchtlos auf dreierlei Weise aus. Denken, sprechen und handeln. Ich lasse mich nicht von Äußerlichkeiten bewegen, deshalb bewegen sich die Äußerlichkeiten. Ich stehe fest, unbeweglich und danke dafür, dass mein scheinbar unmögliches Gut verwirklicht wird. Denn ich weiß, dass es bei Gott leicht zu verwirklichen ist und seine Zeit ist jetzt. Gottes Pläne für mich sind auf einen Felsen gebaut. Was am Anfang mein war, ist jetzt mein und wird immer mein sein. Ich weiß, dass es nichts gibt, was Gott besiegt, also gibt es auch nichts, was mich besiegt. Ich warte geduldig auf den Herrn, ich vertraue auf ihn. Ich kümmere mich nicht um Übeltäter, denn jeder Mensch ist ein goldenes Glied in der Kette meines Gutes, und er gewährt mir jetzt die Wünsche meines Herzens, siehe Psalm 37. Ich habe jetzt den furchtlosen Glauben des Christus in mir. Wenn ich mich ihm nähere, verschwinden die Barrieren und die Hindernisse. Ich stehe fest und unbeweglich, denn die Felder sind schon weiß von der Ernte. Mein furchtloser Glaube an Gott bringt nun den göttlichen Plan für mein Leben. Alle Furcht ist nun im Namen Jesu Christi verbannt, denn ich weiß, dass es keine Macht gibt, die mir schadet. Gott ist die einzige Macht. Ich bin in vollkommener Harmonie mit dem Werk des Gesetzes, denn ich weiß, dass die unendliche Intelligenz keine Hindernisse, Zeit oder Raum kennt. Sie kennt nur Vollendung. Gott wirkt auf unerwartete und magische Weise seine Wunder, um sie zu vollbringen. Ich bereite mich jetzt auf die Erfüllung meines Herzenswunsches vor. Ich zeige Gott, dass ich glaube, dass sich sein Versprechen erfüllen wird. Ich grabe jetzt meine Gräben tief mit Glauben und Verständnis, und mein Herzenswunsch geht auf erstaunliche Weise in Erfüllung. Meine Gräben werden zur rechten Zeit gefüllt und bringen alles, was ich mir gewünscht habe, und noch mehr. Ich habe jetzt die Armee der Fremden in die Flucht geschlagen, negative Gedanken. Sie ernähren sich von der Angst und verhungern im Glauben. Gottes Ideen können nicht bewegt werden, deshalb wird das, was mir durch göttliches Recht zusteht, immer bei mir sein. Ich danke, dass ich jetzt die gerechten Wünsche meines Herzens erhalte. Die Berge sind abgetragen, die Täler erhöht und jede krumme Stelle ist gerade gemacht. Ich bin im Reich der Verwirklichung. Ich habe vollkommenes Vertrauen in Gott und Gott hat vollkommenes Vertrauen in mich. Gottes Verheißungen sind auf einem Felsen gebaut. Wie ich gebeten habe, so muss ich empfangen. Möge ich niemals von dem Wunsch meines Herzens abweichen. Ich schränke den Heiligen Israels nicht ein, weder in Worten noch in Gedanken oder Taten. Bei Gott sind jetzt alle Dinge leicht und möglich. Jetzt trete ich zur Seite und beobachte, wie Gott wirkt. Ich bin gespannt, wie schnell und leicht er die Wünsche meines Herzens in Erfüllung gehen lässt. Bevor ich rief, wurde ich erhört, und jetzt ernte ich meine Ernte auf bemerkenswerte Weise. Derjenige, der über die Wünsche meines Herzens wacht, schlummert nicht und schläft nicht. Scheinbar unmögliche Türen öffnen sich jetzt, scheinbar unmögliche Wege sind frei im Namen Jesu Christi. Mein Gutes ist eine vollkommene und dauerhafte Idee im göttlichen Geist und muss sich manifestieren, weil es nichts gibt, was es daran hindert. Ich werfe jede Last auf den Christus im Innern und ich bin frei. Verlust. Wenn ein Mensch etwas verliert, zeigt das, dass in seinem Unterbewusstsein ein Glaube an Verlust vorhanden ist. Indem man diesen falschen Glauben auslöscht, wird der Gegenstand oder sein Äquivalent im Äußeren erscheinen. Ein Beispiel: Eine Frau hat in einem Theater einen silbernen Bleistift verloren. Sie versuchte ihr Bestes, um ihn zu finden, aber er wurde nicht zurückgegeben. Sie verleugnete den Verlust, indem sie die Behauptung aufstellte: Ich verleugne den Verlust. Im göttlichen Geist gibt es keinen Verlust. Daher kann ich diesen Bleistift nicht verlieren. Ich werde ihn oder seinen Gegenwert erhalten. Einige Wochen vergingen. Eines Tages war sie bei einer Freundin, die einen wunderschönen goldenen Bleistift an einer Schnur um den Hals trug, die sich ihr zuwandte und sagte, »Willst du diesen Bleistift? Ich habe bei Tiffany's $50 dafür bezahlt.« Die Frau war erstaunt und antwortete, fast vergessend, sich bei ihrer Freundin zu bedanken, »Oh Gott, wie wunderbar! Der silberne Bleistift war nicht gut genug für mich. Der Mensch kann nur verlieren, was ihm nicht mit göttlichem Recht gehört oder nicht gut genug für ihn ist.« Affirmationen. Im göttlichen Geist gibt es keinen Verlust, daher kann ich nichts verlieren, was mir rechtmäßig gehört. Die unendliche Intelligenz ist nie zu spät. Die unendliche Intelligenz kennt den Weg der Wiederherstellung. Im göttlichen Geist gibt es keinen Verlust, deshalb kann ich auch nichts verlieren, was mir gehört. Es wird wiederhergestellt oder ich erhalte seinen Gegenwert. Schulden. Wenn ein Mensch Schulden hat oder andere ihm Geld schulden, zeigt das, dass in seinem Unterbewusstsein ein Schuldglaube vorhanden ist. Dieser Glaube muss neutralisiert werden, um die Bedingungen zu ändern. Ein Beispiel. Eine Frau kam zu mir und sagte, dass ein Mann ihr seit Jahren $1000 schulde und dass sie ihn nicht zwingen könne zu zahlen. Ich sagte ihr, sie müssen an sich selbst arbeiten, nicht an dem Mann. Und ich gab ihr diese Erklärung, ich leugne die Schuld. Es gibt keine Schuld im göttlichen Geist. Kein Mann schuldet mir etwas. Alles ist ausgeglichen. Ich sende diesem Mann Liebe und Vergebung. Nach ein paar Wochen erhielt sie einen Brief von ihm, in dem er ihr mitteilte, dass er das Geld schicken wolle. Und etwa einen Monat später kamen die $1000 an. Wenn der Schüler Geld schuldet, ändern sie die Aussage. Es gibt keine Schulden im göttlichen Geist. Deshalb schulde ich niemandem etwas. Alles ist in Ordnung. Alle meine Verpflichtungen sind jetzt aufgehoben, unter Gnade in vollkommener Weise. Affirmationen. Ich leugne die Schuld. Es gibt keine Schuld im göttlichen Geist. Daher schulde ich dem Menschen nichts. Alle Verpflichtungen sind nun unter der Gnade auf wunderbare Weise getilgt. Ich leugne die Schuld. Es gibt keine Schuld im göttlichen Geist. Kein Mensch schuldet mir etwas. Alles ist gerecht. Ich sende Liebe und Vergebung. Verkauf. Eine Frau, die in einer Landstadt lebte, wollte ihr Haus und ihre Möbel verkaufen. Es war Winter und der Schnee war so tief, dass es für Autos oder Karren fast unmöglich war, bis zu ihrer Tür zu kommen. Da sie Gott gebeten hatte, ihre Möbel an die richtige Person zum richtigen Preis zu verkaufen, kümmerte sie sich nicht um den äußeren Schein. Er polierte die Möbel, stellte sie in die Mitte des Raumes und bereitete sich darauf vor, sie zu verkaufen. Er sagte, »Ich habe nie aus dem Fenster geschaut, um den Schneesturm zu sehen. Ich habe einfach auf Gottes Versprechen vertraut.« Wie durch ein Wunder kamen die Leute, und alle Möbel wurden verkauft, und das Haus auch, ohne dass er einem Makler eine Provision zahlen musste. Der Glaube schaut nicht aus dem Fenster auf den Schneesturm, er bereitet sich einfach auf den erbetenen Segen vor. Affirmation. Ich danke dafür, dass dieser Gegenstand oder diese Immobilie nun an die richtigen Personen zum richtigen Preis verkauft wurde, was mich vollkommen zufriedenstellt. Interviews. Affirmationen. Auf der geistigen Ebene gibt es keinen Wettbewerb. Was mir gehört, wird mir aus Gnade gegeben. Ich bin in Liebe mit dem Geist dieser Person oder Personen identifiziert. Gott beschützt meine Interessen und die göttliche Idee kommt jetzt aus dieser Situation heraus. Führung. Im Weg des Menschen steht immer seine Botschaft oder seine Führung. Ein Beispiel. Eine Frau war sehr besorgt über eine unglückliche Situation. Sie dachte bei sich, wird sich das jemals aufklären? Ihr Dienstmädchen war in der Nähe und begann ihr von ihren Erfahrungen zu erzählen. Die Frau war zu besorgt, um sich dafür zu interessieren, aber sie hörte geduldig zu. Das Zimmermädchen sagte, »Ich habe einmal in einem Hotel gearbeitet, in dem es einen sehr lustigen Gärtner gab, der immer sehr lustige Dinge sagte. Es hatte 3 Tage lang geregnet und ich sagte zu ihm, »Glaubst du, es wird jemals aufhören?« Und er sagte, »Mein Gott, hört es nicht immer auf?« Die Frau war erstaunt. Das war die Antwort auf ihre Gedanken. Sie sagte ehrfürchtig, »Ja, bei meinem Gott klärt es sich immer.« Bald darauf war ihr Problem unerwartet gelöst. Affirmationen. Unendlicher Geist, gib mir die Weisheit, das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen. Lass mir keinen Trick entgehen. Ich stehe immer unter direkter Inspiration. Ich weiß, was ich tun muss, und ich gehorche sofort meinen intuitiven Hinweisen. Mein Engel des Schicksals geht vor mir her und hält mich auf dem Pfad. Mir ist alle Macht gegeben worden, sanftmütig und von Herzen demütig zu sein. Ich bin bereit, der Letzte zu sein, also bin ich der Erste. Ich lege jetzt meinen persönlichen Willen auf den Altar. Dein Wille, nicht mein Wille. Dein Weg, nicht mein Weg. Deine Zeit, nicht meine Zeit. Und im Handumdrehen ist es geschehen. Es gibt keine Geheimnisse im Reich Gottes. Alles, was ich wissen sollte, wird mir jetzt offenbart. In der Gnade. Ich bin ein perfektes, widerstandsloses Instrument für Gott, durch das er wirken kann. Und sein perfekter Plan für mich wird jetzt auf magische Weise ausgeführt. Beschützung. Affirmationen. Ich bin von dem weißen Licht des Christus umgeben, durch das nichts Negatives hindurchdringen kann. Ich wandle im Licht des Christus und meine Riesen der Angst werden zu nichts reduziert. Es gibt nichts, was sich meinem Guten entgegenstellt. Erinnerung. Bekräftigung. Im göttlichen Geist gibt es keinen Gedächtnisverlust, deshalb erinnere ich mich an alles, woran ich mich erinnern sollte, und vergesse alles, was nicht zu meinem Besten ist. Der göttliche Entwurf. Es gibt einen göttlichen Plan für jeden Menschen. So wie das vollkommene Bild der Eiche in der Eichel steckt, so befindet sich der göttliche Plan seines Lebens im Überbewusstsein des Menschen. Im göttlichen Entwurf gibt es keine Begrenzung, nur Gesundheit, Reichtum, Liebe und vollkommenen Selbstausdruck. Auf dem Weg des Menschen gibt es also immer eine göttliche Auswahl. Jeden Tag muss er nach dem göttlichen Plan leben oder er wird unglücklich reagieren. Ein Beispiel. Eine Frau zog in eine neue Wohnung ein, die sie schon fast eingerichtet hatte, als ihr der Gedanke kam, auf dieser Seite des Zimmers sollte ein chinesischer Schrank stehen. Kurze Zeit später kam sie an einem Antiquitätengeschäft vorbei. Er ging hinein und sah einen prächtigen chinesischen Schrank, etwa 2 Meter hoch, wunderschön geschnitzt. Er ging hinein und fragte nach dem Preis. Der Verkäufer sagte ihm, er sei $1000 wert, aber der Besitzer sei bereit, weniger zu akzeptieren. Der Mann fügte hinzu, was wollen Sie dafür bieten? Die Frau hielt inne und der Preis $200 kam ihr in den Sinn. Also antwortete sie, $200. Der Mann sagte, er werde ihr Bescheid geben, wenn das Angebot zufriedenstellend sei. Sie wollte niemanden betrügen oder etwas nehmen, das ihr nicht gehörte. Und als sie nach Hause zurückkehrte, sagte sie wiederholt, wenn es meins ist, kann ich es nicht verlieren. Und wenn es nicht meins ist, will ich es nicht. Es war ein verschneiter Tag, und er sagt, er habe seine Worte unterstrichen, indem er den Schnee von rechts nach links trat und den Weg zu seiner Wohnung freimachte. Einige Tage vergingen, als er erfuhr, dass die Frau bereit war, den Schrank für $200 zu verkaufen. Es gibt für jede Nachfrage ein Angebot, von chinesischen Schränken bis hin zu Millionen von Dollar. Bevor du rufst, werde ich dir antworten. Aber wenn es sich nicht um einen göttlich ausgewählten Schrank oder um Millionen handelt, werden sie niemals Glück bringen. Wenn nicht der Herr das Haus baut, ist ihre Mühe vergebens, die sie bauen. Psalm 127,1. Bekräftigungen. Ich lasse alles los, was nicht göttlich für mich bestimmt ist, und der vollkommene Plan meines Lebens geht nun in Erfüllung. Was mir durch göttliches Recht zusteht, kann mir niemals genommen werden. Gottes perfekter Plan für mich ist auf einem Felsen gebaut. Ich folge dem magischen Pfad der Intuition und finde mich in meinem gelobten Land unter der Gnade. Mein Geist, mein Körper und meine Angelegenheiten sind jetzt nach dem göttlichen Muster in mir geformt. Gott ist die einzige Macht, und diese Macht ist in mir. Es gibt nur einen Plan, Gottes Plan, und dieser Plan wird jetzt erfüllt. Ich danke dafür, dass ich jetzt aus der universellen Substanz all das schöpfe, was alle gerechten Wünsche meines Herzens befriedigt. Gott ist die einzige Macht, und diese Macht ist in mir. Der göttliche Plan meines Lebens ist nun verwirklicht. Ich fülle jetzt den Platz aus, den ich ausfüllen kann und den kein anderer ausfüllen kann. Ich tue jetzt die Dinge, die ich tun kann und die kein anderer tun kann. Ich bin voll ausgerüstet für den göttlichen Plan meines Lebens. Ich bin der Situation mehr als gewachsen. Alle Türen sind jetzt offen für glückliche Überraschungen und der göttliche Plan meines Lebens beschleunigt sich unter der Gnade. Gesundheit. Wenn der Mensch harmonisch und glücklich ist, ist er gesund. Alle Krankheit kommt von der Sünde oder der Verletzung des geistigen Gesetzes. Jesus Christus sagte, du bist gesund, deine Sünden sind dir vergeben. Groll, Missgunst, Hass, Angst und so weiter zerreißen die Zellen des Körpers und vergiften das Blut. Unfälle, das Alter und der Tod selbst entstehen durch das Festhalten falscher geistiger Bilder. Wenn der Mensch sich selbst so sieht, wie Gott ihn sieht, wird er zu einem strahlenden Wesen ohne Zeit, ohne Geburt und ohne Tod, denn Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild und nach seinem Bild geschaffen. Bekräftigungen. Ich leugne die Müdigkeit, denn es gibt nichts, was mich müde macht. Ich lebe im Reich der ewigen Freude und der fesselnden Interessen. Mein Körper ist der elektrische Körper, zeitlos und unermüdlich, ohne Geburt und Tod. Zeit und Raum sind ausgelöscht. Ich lebe im wundersamen Jetzt, ohne Geburt und ohne Tod. Ich bin eins mit dem einen. Du bist in mir, ewige Freude, ewige Jugend, ewiger Reichtum, ewige Gesundheit, ewige Liebe, ewiges Leben. Ich bin ein geistiges Wesen. Mein Körper ist vollkommen, geschaffen nach seinem Ebenbild und Bild. Das Licht Christi durchströmt jetzt jede Zelle. Ich danke für meine strahlende Gesundheit. Augen, unvollkommene Sicht, Korrespondenzen, Furcht, Misstrauen, Hindernisse sehen, auf unglückliche Ereignisse warten, in der Vergangenheit oder Zukunft leben, nicht im Jetzt leben. Bekräftigungen. Das Licht des Christus durchflutet jetzt meine Augäpfel. Ich habe die kristalline Vision des Geistes. Ich sehe klar und deutlich, dass es keine Hindernisse auf meinem Weg gibt. Ich sehe deutlich die Erfüllung meines Herzenswunsches. Ich habe das Röntgenauge des Geistes. Ich sehe durch die scheinbaren Hindernisse hindurch. Ich sehe deutlich, dass das Wunder vollbracht ist. Ich habe den kristallinen Blick des Geistes. Ich sehe klar den Weg offen. Es gibt keine Hindernisse auf meinem Weg. Ich sehe jetzt das Wunder geschehen. Ich danke für meine perfekte Sicht. Ich sehe Gott in jedem Gesicht. Ich sehe das Gute in jeder Situation. Ich habe die kristallklare Sicht des Geistes. Ich schaue nach oben und unten und rundherum, denn mein Gutes kommt aus dem Norden, dem Süden, dem Osten und dem Westen. Meine Augen sind die Augen Gottes, vollkommen und makellos. Das Licht des Christus durchflutet meine Augäpfel und fließt meinen Weg. Ich sehe klar, dass sich mir keine Löwen in den Weg stellen, nur Engel und unendlicher Segen. Anämia, Korrespondenz, ungestillte Begierden, Mangel an Glück. Bekräftigung. Ich werde vom Geist im Inneren genährt. Jede Zelle meines Körpers ist mit Licht erfüllt. Ich danke für strahlende Gesundheit und endloses Glück. Diese Affirmation kann bei der Heilung jeder Krankheit verwendet werden. Ohren. Taubheit-Korrespondenz. Starker persönlicher Wille, Hartnäckigkeit und der Wunsch, bestimmte Dinge nicht zu hören. Affirmation. Meine Ohren sind die Ohren des Geistes. Das Licht des Christus fließt jetzt durch meine Ohren und löst alle Härte oder Missbildung auf. Ich höre klar die Stimme der Intuition und gehorche ihr sofort. Ich höre deutlich die frohe Botschaft der großen Freude. Rheumatismus. Korrespondenz. Finden von Fehlern, Kritik etc. Bekräftigung. Das Licht des Christus durchflutet jetzt mein Bewusstsein und löst alle sauren Gedanken auf. Ich liebe alle und alle lieben mich. Ich danke für meine strahlende Gesundheit und mein Glück. Falsches Wachsen. Korrespondenz. Eifersucht, Hass, Groll, Angst und so weiter und so weiter. Bekräftigung. Jede Pflanze, die mein Vater im Himmel nicht gepflanzt hat, wird entwurzelt werden. Alle falschen Vorstellungen in meinem Bewusstsein werden jetzt ausgelöscht. Das Licht Christi fließt durch jede Zelle. Und ich danke für meine strahlende Gesundheit und mein Glück jetzt und für immer. Krankheiten des Herzens, Korrespondenzangst, Zorn etc. Bekräftigung. Mein Herz ist eine vollkommene Idee im göttlichen Geist und befindet sich jetzt an seinem richtigen Platz und verrichtet seine richtige Arbeit. Es ist ein glückliches Herz, ein furchtloses Herz und ein liebendes Herz. Das Licht Christi fließt durch jede Zelle und ich danke für meine strahlende Gesundheit. Tiere, Hund zum Beispiel, Bekräftigungen. Ich lehne jede Erscheinung von Unordnung ab. Dieser Hund ist eine perfekte Idee im göttlichen Geist und drückt nun Gottes perfekte Idee eines perfekten Hundes aus. Die unendliche Intelligenz erleuchtet und lenkt dieses Tier. Es ist eine vollkommene Idee im göttlichen Geist und befindet sich immer an seinem richtigen Platz. Die Elemente. Der Mensch ist nach dem Bilde und Gleichnis Gottes geschaffen, Vorstellungskraft, und ihm ist Macht und Herrschaft über alle geschaffenen Dinge gegeben. Er hat die Macht, die Winde und Wellen zu bändigen, die Fluten zu stoppen oder Regen zu bringen, wenn es nötig ist. Es gibt einen Stamm amerikanischer Indianer, die in der Wüste leben und sich allein auf die Kraft des Gebets verlassen, um Regen für die Bewässerung ihrer Felder zu bekommen. Sie haben einen Regentanz, der eine Form des Gebets ist, aber kein Häuptling, der Angst hat, darf daran teilnehmen. Sie geben Zeichen des Mutes, bevor sie zu den Zeremonien zugelassen werden. Eine Frau, die Augenzeugin war, erzählte mir, dass aus einem blauen Himmel eine Flut von Regen kam, während die Sonne noch schien. Feuer. Affirmation. Das Feuer ist der Freund des Menschen und ist immer an seinem richtigen Platz und verrichtet seine richtige Arbeit. Regen, Bekräftigung. Im göttlichen Geist gibt es keine Dürre. Ich danke für die richtige Menge an Regen, um diese Pflanzen oder den Garten zu nähren. Ich sehe klar diesen sanften Regenguss und die Manifestation ist jetzt. Themen: Affirmation. Der Christus im Innern weist jetzt die Winde und Wellen zurecht und es tritt eine große Ruhe ein. Ich sehe deutlich den Frieden, der an Land und auf dem Meer herrscht. Reise, Bekräftigung. Ich danke für die göttlich geplante Reise unter göttlich geplanten Bedingungen mit göttlich geplanter Versorgung. Verschiedenes. Das, was du nicht magst oder hast, wird mit Sicherheit zu dir kommen, denn wenn der Mensch hasst, macht er sich ein lebhaftes Bild im Unterbewusstsein und im objektiven Verstand. Die einzige Möglichkeit, diese Bilder auszulöschen, besteht darin, sich nicht zu widersetzen. Ein Beispiel. Eine Frau interessierte sich für einen Mann, der sie immer wieder auf ihre schönen Cousinen ansprach. Sie war eifersüchtig und nachtragend und er verließ ihr Leben. Später traf sie einen anderen Mann, zu dem sie sich sehr hingezogen fühlte. Im Laufe ihrer Unterhaltung erwähnte er einige Cousinen, die sie sehr mochte. Sie ärgerte sich darüber, musste dann aber lachen, denn da waren ihre alten Freunde, die Cousins, wieder. Diesmal versuchte sie, sich nicht zu wehren. Sie segnete alle Cousins und Cousinen im Universum und schickte ihnen guten Willen, denn sie wusste, dass sonst alle Männer, denen sie begegnete, mit weiblichen Verwandten gefüllt würden. Er hatte Erfolg, denn er hörte nie wieder etwas von den Cousinen. Das ist der Grund, warum so viele Menschen unglückliche Erfahrungen machen, die sich in ihrem Leben wiederholen. Ich kannte eine Frau, die mit ihren Problemen prahlte. Sie ging umher und sagte den Leuten: "Ich weiß, was Probleme sind", und wartete dann auf die Worte des Mitgefühls. Je mehr sie von ihren Problemen erzählte, desto mehr hatte sie natürlich, denn nach ihren Worten war sie dem Untergang geweiht. Sie hätte seine Worte nutzen sollen, um ihre Probleme zu neutralisieren, anstatt sie zu vervielfachen. Wenn sie zum Beispiel immer wieder gesagt hätte: "Ich werfe alle Last auf den Christus in mir und ich bin erlöst", und ihre Sorgen nicht ausgesprochen hätte, wären sie aus ihrem Leben verschwunden, denn durch deine Worte bist du gerechtfertigt. Ich will dir das Land geben, das du siehst. Der Mensch erntet immer im Außen, was er in seiner Gedankenwelt gesät hat. Ein Beispiel: Eine Frau brauchte Geld und ging die Straße entlang und behauptete, Gott sei ihr unmittelbarer Versorger. Sie schaute nach unten und zu ihren Füßen lag ein 2-Dollar-Schein, den sie aufhob. Ein Mann, der in der Nähe stand, ein Wachmann in einem Gebäude, sagte zu ihr: "Madam, haben Sie Geld genommen? Ich dachte, es sei ein Stück Kaugummipapier. Viele Leute gingen daran vorbei, aber als sie kamen, öffnete es sich wie ein Blatt. Die anderen hatten es übersehen, weil sie an den Fehler dachten, aber auf ihre Worte des Glaubens hin entfaltete es sich. So ist es mit den Chancen im Leben. Der eine sieht, der andere geht darüber hinweg. Glaube ohne Werke oder Taten ist tot. Der Schüler, der die Antwort auf sein Gebet in die Tat umsetzen will, muss aktiven Glauben zeigen. Ein Beispiel: Eine Frau kam zu mir und bat mich, das Wort für die Miete eines Zimmers zu sprechen. Ich gab ihr die Erklärung: "Ich danke, dass das Zimmer jetzt an den richtigen und vollkommenen Mann zum richtigen Preis vermietet ist, der vollkommene Zufriedenheit gibt." Einige Wochen vergingen, aber das Zimmer war noch nicht vermietet. Ich fragte: "Haben Sie aktiven Glauben bewiesen und sind Sie allen Ahnungen bezüglich des Zimmers gefolgt?" Sie antwortete: "Ich hatte eine Vorahnung, eine Lampe für das Zimmer zu kaufen, aber ich beschloss, dass ich mir das nicht leisten konnte." Ich sagte: "Sie werden das Zimmer erst dann mieten, wenn Sie die Lampe gekauft haben, denn wenn Sie sie kaufen, setzen Sie Ihren Glauben in die Tat um und prägen Ihrem Unterbewusstsein die Gewissheit auf." Ich fragte: "Wie hoch ist der Preis der Lampe?" Sie antwortete: "$4. Ich rief aus: "$4 stehen zwischen Ihnen und dem perfekten Mann." Sie war so begeistert, dass sie 2 Lampen kaufte. Eine Woche verging und der perfekte Mann kam herein. Er rauchte nicht, bezahlte seine Miete im Voraus und entsprach in jeder Hinsicht seinem Ideal. Wenn Sie nicht wie ein kleines Kind werden und Ihre Gräben ausheben, werden Sie nicht in das Reich der Offenbarung eingehen. Ohne Vision geht mein Volk zugrunde. Wenn der Mensch kein Ziel hat, kein gelobtes Land, auf das er sich freuen kann, beginnt er zu verderben. Wir sehen das so oft in den kleinen Dörfern auf dem Land, bei den Männern, die den ganzen Winter über am Herd sitzen und keinen Ehrgeiz haben. In jedem steckt ein unentdecktes Land, eine Goldmine. Ich kannte einen Mann in einer ländlichen Stadt, den man Magnolien-Charlie nannte, weil er im Frühling immer die erste Magnolie fand. Er war Schuhmacher, aber jeden Nachmittag verließ er seine Arbeit, um zum Bahnhof zu gehen und den Zug um 3:45 aus einer entfernten Stadt zu nehmen. Die erste Magnolie und der 14-Uhr-Zug waren die einzigen Romanzen in seinem Leben. Er spürte vage den Ruf der Vision in seinem Überbewusstsein. Zweifellos gehörte das Reisen zu seinem göttlichen Plan, und vielleicht sollte er ein Genie der Pflanzenwelt werden. Durch das gesprochene Wort kann der göttliche Plan freigesetzt werden, und jeder kann seine Bestimmung erfüllen. Jetzt sehe ich klar den perfekten Plan meines Lebens. Der göttliche Enthusiasmus entzündet mich, und jetzt erfülle ich mein Schicksal. Die spirituelle Einstellung zum Geld besteht darin zu wissen, dass Gott der Vorrat des Menschen ist und dass er ihn aus der Fülle der Sphären schöpft, durch seinen Glauben und sein gesprochenes Wort. Wenn der Mensch dies erkennt, verliert er jede Gier nach Geld und hat keine Angst, es herauszulassen. Mit seinem magischen Geldbeutel des Geistes ist sein Vorrat unendlich und unmittelbar, und er weiß auch, dass das Geben dem Empfangen vorausgeht. Ein Beispiel. Eine Frau kam zu mir und bat mich, das Wort für $500 bis zum 1. August zu sprechen. Es war damals etwa der 1. Juli. Ich kannte sie sehr gut und sagte zu ihr, das Problem mit ihnen ist, dass sie nicht genug geben. Du musst deine Versorgungskanäle öffnen, indem du gibst. Sie hatte eine Einladung zu einem Besuch bei einem Freund angenommen und wollte wegen der Formalitäten nicht hingehen. Sie sagte, bitte versuchen Sie 3 Wochen lang höflich zu sein und ich möchte so schnell wie möglich abreisen und sagen Sie unbedingt das Wort für die $500. Sie ging zum Haus des Freundes, fühlte sich unglücklich und unwohl und versuchte immer wieder abzureisen, wurde aber immer wieder überredet, länger zu bleiben. Aber sie erinnerte sich an meinen Rat und beschenkte die Menschen in ihrer Umgebung. Wann immer es möglich war, gab sie ein kleines Geschenk. Es war bald der 1. August und von den $500 war keine Spur zu sehen und der Besuch ließ sich nicht vermeiden. Am letzten Julitag sagte sie, »Oh Gott, vielleicht habe ich nicht genug gegeben.« Also gab er allen Bediensteten mehr Trinkgeld, als er beabsichtigt hatte. Am 1. August sagte die Gastgeberin, »Liebling, ich möchte dir ein Geschenk machen«, und überreichte ihr einen Scheck über $500. Gott wirkt seine Wunder auf unerwartete Weise. Bekräftigungen. Gott ist nicht fähig, sich zu trennen oder zu spalten. Deshalb ist auch mein Gut nicht fähig, sich zu trennen oder zu spalten. Ich bin eins mit meinem ungeteilten Gut. Alles, was mir durch göttliches Recht zusteht, ist nun freigegeben und erreicht mich vollkommen unter Gnade. Gottes Werk ist nun vollendet und muss offenbart werden. Ich diene allein dem Glauben, und meine grenzenlose Fülle wird manifestiert. Ich kümmere mich nicht um Äußerlichkeiten. Ich vertraue auf Gott, und er bringt mir jetzt die Wünsche meines Herzens. Mein Wohl überkommt mich jetzt auf überraschende Weise. Der göttliche Plan für mein Leben kann nicht geändert werden. Er ist unbestechlich und unzerstörbar. Er wartet nur darauf, dass ich ihn erkenne. Es gibt kein Dort, es gibt nur hier. Offenbare mir den Weg, lass mich klar den Segen sehen, den du mir gegeben hast. Dein gesegneter Wille geschehe heute in mir. Die Hunde des Himmels sind meine Hunde. Sie führen mich auf dem vollkommenen Weg. Alle Dinge, die ich suche, suchen mich jetzt. Die göttliche Aktivität wirkt jetzt in meinem Geist, meinem Körper und meinen Angelegenheiten, ob ich es sehe oder nicht. Da ich eins mit der einen Gegenwart bin, bin ich eins mit dem Wunsch meines Herzens. Eine Woche verging und der perfekte Mann kam herein. Er rauchte nicht, bezahlte seine Miete im Voraus und entsprach in jeder Hinsicht seinem Ideal. Wenn Sie nicht wie ein kleines Kind werden und Ihre Gräben ausheben, werden Sie nicht in das Reich der Offenbarung eingehen. Ohne Vision geht mein Volk zugrunde. Wenn der Mensch kein Ziel hat, kein gelobtes Land, auf das er sich freuen kann, beginnt er zu verderben. Wir sehen das so oft in den kleinen Dörfern auf dem Land, bei den Männern, die den ganzen Winter über am Herd sitzen und keinen Ehrgeiz haben. In jedem steckt ein unentdecktes Land, eine Goldmine. Ich kannte einen Mann in einer ländlichen Stadt, den man Magnolien-Charlie nannte, weil er im Frühling immer die erste Magnolie fand. Er war Schuhmacher, aber jeden Nachmittag verließ er seine Arbeit, um zum Bahnhof zu gehen und den Zug um 4:45 aus einer entfernten Stadt zu nehmen. Die erste Magnolie und der 14-Uhr-Zug waren die einzigen Romanzen in seinem Leben. Er spürte vage den Ruf der Vision in seinem Überbewusstsein. Zweifellos gehörte das Reisen zu seinem göttlichen Plan, und vielleicht sollte er ein Genie der Pflanzenwelt werden. Durch das gesprochene Wort